0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio zur Freitag-Nacht-Ausgabe. Eine offene Show, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer wie immer 0800 5678 111. Erster Anruf heute Nacht, Norbert. Und Norbert ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Norbert. Als erstes möchte ich mir bedanken, dass es so einen seelischen Mülleimer gibt. Da haben wir beides gemeinsam, weil jeder bei uns auch den Müll ablegt. Und jetzt muss ich immer meinen seelischen Müll mal ablegen. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe ein Riesenproblem. Und zwar ein bester Freund von mir, der ist verheiratet. Und diese Frau, die gehört auch zu unseren besten Freunden. Also ich sage jetzt uns, von meiner Frau und von mir. Und wir haben da ein dickes Problem mit ihm, denn er geht sehr gerne und sehr oft vor allen Dingen fremd. Macht das Ganze ohne Kondome über diese diese Hotline-Nummern, wo es da gibt. Und zwar mit Hausfrauen. Und er erzählt mir halt das immer. Und das ist halt das Problem. Aufgrund dieser Situation, gerade jetzt mit AIDS etc. etc., haben wir, also meine Frau und ich, ein dickes Problem, was wir tun. Weil wir beide gern mögen. Die Verschwiegenheit ist natürlich. Woher weißt du oder wisst ihr denn überhaupt erstmal, dass er fremd geht? Das hat er mir selber erzählt. Und er hat dir auch selbst erzählt, dass es da keinen safer Sex gibt, richtig, wenn er das macht. Richtig. Mhm. Denn wir haben, also beziehungsweise ich persönlich mit ihm jetzt, er weiß auch nicht, dass meine Frau davon Bescheid weiß. Mhm. Ich habe mit ihm sehr lange Gespräche geführt, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Mhm. Und jetzt ist es soweit, dass er auch nicht so intelligent ist und das Ganze mit der Kreditkarte bezahlt hat. Mhm. Und sie ist natürlich jetzt draufgekommen, weil die Abrechnungen da irgendwie rumgelegen sind und dann hat er sich nur so halbwegs irgendwie übers Internet rausgeredet und 3 Tage später, ich bin jetzt auf Kurs gewesen, komme jetzt zurück und erzähle mir meine Frau, dass eben mein Freund seiner Frau hier war und gesagt hat, er ist mit ihr über die Straße gefahren und dann hat er genau so einen Club gesehen, und in diesem Club ist er halt verkehrt und da waren eben so hohe Rechnungen drin. Mhm. Jetzt wissen wir, jetzt haben wir auch, ich habe jetzt auch mit ihm nochmal geredet. Das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem, ne? Ja, ein Riesenproblem, einmal finanziell jetzt, ein Riesenproblem, was die Ehe anbelangt, und ein Riesenproblem auch insofern, dass er das Leben oder die Gesundheit zumindest seiner Frau auch gefährdet. Richtig. Wieso, ihr habt darüber gesprochen, dass er das, wenn er schon fremd geht, nicht mit Gummis praktiziert. Warum macht er das so? Hast du ihn danach gefragt? Ja, er sagt ja ganz einfach, mit Gummi kann er nicht, da hat er das Erlebnis nicht und es geht also nur ohne Gummi. Und hast du ihn auf die Gefahren und Risiken aufmerksam gemacht? Natürlich, natürlich, aber das ist bei ihm, er sagt zwar ja okay, aber genau in dem Moment, wo es passiert. Mhm. Was sind denn das dann auch für Frauen, die das mitmachen? Du, das sind verschiedene. Also ich habe jetzt gar nicht so genau jetzt nachgehakt, was für Frauentypen dass das im Endeffekt sind, aber so wie er mir das erzählt hat und geschildert hat, sind das verschiedene. Mhm. Ja, habe ich das jetzt auch recht verstanden, dass ihr so ein bisschen im Loyalitätskonflikt steht? Genau. Sprich zwischen der Frau und zwischen dem Typ. Mhm. Mhm. Ich sage jetzt mal, okay, wenn die Frau an sich uns jetzt auch ein bisschen weiter wegstehen würde, wie sie uns jetzt tatsächlich steht, dann würde ich sagen, es ist vielleicht das weniger das Problem, aber nachdem, dass sie uns also wirklich genauso nahe steht wie er und persönlich auch, haben wir da wirklich ein riesen Problem. Mhm. Mhm. Hat er sich denn bei dir geäußert in irgendeiner Richtung, dass er fest entschlossen ist, dieses weiter so zu praktizieren? Also das Versprechen ist dann immer da, aber dann hört man immer wieder, wenn ich sage, na, wo warst du? Und so, und sagt, ja, weiß doch. Haben wir wieder eine aufgerissen und so weiter und so fort. Also diese Nummern, da wir diese komischen. Mhm. Und die beiden schlafen auch noch miteinander, seine Frau und er. Ja, ja. Ja. Mhm. Also was mich jetzt, das ist ein schwieriges Problem, wenn man mit beiden befreundet ist und man hängt dann zwischen den Stühlen, zwischen den Seiten. Was mich nur sehr empört, dass er so leichtfertig wirklich mit seiner Gesundheit und auch mit der Gesundheit seiner Frau umgeht. Richtig. Und dieses ist für mich beinahe ausschlaggebend, wäre für mich, überlegt das gerade so, wenn ich in eurer Situation wäre, nochmal ganz, ganz eindeutig im Klartext mit ihm zu reden und wenn das nichts nutzt, seine Frau einzuweihen. Gut, um sie zu schützen, ganz einfach. Es kommt natürlich jetzt noch ein anderes Problem dazu, dass seine Frau nicht, sagen wir jetzt mal, die Schlankeste ist und halt wahrscheinlich auch irgendwo ein seelisches Problem hat. Deswegen kämpfen auch meine Frau und ich, was wir tun. Mhm. Wenn man jetzt einfach sagt, okay, sie ist jetzt nicht der Typ, der einmal mit dem Finger schnippt und hat dann 10 andere Männer an der Hand. Mhm. Ja gut, das ist ja noch, das ist ja jetzt ein anderes Problem. Es geht jetzt im Prinzip darum, wie verhaltet ihr euch der Frau gegenüber nach dem, was ihr alles wisst von dem Mann. Das ist das Problem jetzt. Um das geht es jetzt hauptsächlich. Ich würde fast sagen, wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um das Fremdgehen ginge, wäre ich vielleicht noch geneigt zu sagen, okay, komm, das ist deren Bier, haltet euch da raus. Aber es geht hier um Gesundheit und es geht vielleicht sogar um Leben. Ja, das ist richtig. Und deshalb muss man da, glaube ich, als Freund etwas tun. Ja, nur was? Ja, das, was ich gerade gesagt habe, dass du mit ihm nochmal darüber redest und wenn sich dann nichts ändert, dass du dann oder ihr gemeinsam mit der Frau sprecht. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, aber wie gesagt, da kommt ja dieser seelische Aspekt auch noch dazu, dass man sagt, was passiert, wenn sie sich trennen, dann da fällt sie halt wirklich in ein Riesenloch, ein sehr großes Loch. Mhm. Und da ist halt wirklich dann zu entscheiden, was ist jetzt besser, weil sie hat einen Ausschluss gesagt, das hat sie zu meiner Frau gesagt, dass wenn das sich bewahrheitet, was sie befürchtet, dass sie sich dann das Leben nimmt. Ja, gut. Und wenn es natürlich jetzt so ist, dann ist kann man 24 Stunden lang auf die Frauen aufpassen. Wie wäre es denn, wenn du dich zusammen mit deiner Frau nochmal hinsetzen würdest, mit dem Freund, und die ganze Sache durchsprecht und auch die Ernsthaftigkeit der Lage nochmal diskutiert? Also mit meiner Frau auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil wir sprechen untereinander, weil wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Wir sind sehr lange verheiratet. Aber ich sage jetzt mal, ich darf ihm jetzt nicht sagen, dass meine Frau das weiß. Okay, dann alleine, dann du alleine. Ja. Auf jeden Fall finde ich auch schon, dass du jetzt da handeln musst. Die Verantwortung trägst du auch in dieser Freundschaft. Ja, ja sicher. Also ich würde es in der Reihenfolge machen und dann vielleicht ihm auch nochmal nahelegen, auch mit ihm nochmal darüber reden, wie wichtig ihm die Beziehung zu seiner Frau ist, ob es denn noch ein Liebesgefühl gibt und wenn es noch eins gibt, wie man etwas retten könnte. Wäre er vielleicht bereit, zu einer Beratungsstelle zu gehen, zu einer Eheberatung zu gehen? Ne, dass man einfach mal so diese Möglichkeiten durchspielt. Ja, ich meine, es ist natürlich die Frage, ob Eheberatung dazu hilft. Es gibt keine Garantie, aber ich habe ja gerade nur mal so ein paar Möglichkeiten aufgezählt, was man eventuell tun könnte. Es geht ja jetzt darum, dass du handeln musst, oder handeln willst. Ne? Und ob das nun effektiv ist, ob das was bringt, weiß ich auch nicht. Aber ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, ob das vielleicht bei ihm irgendwo krankhaft dann auch irgendwo eine Rolle spielt, dass er einfach das braucht, ob das irgendwie so Therapie gibt. Ich kenne mich da jetzt alles aus. Ne? Also der gravierende Faktor ist, dass er seine Frau gefährdet. Und daran würde ich es jetzt erstmal unbedingt aufhängen. Rede mit dem Typ nochmal und dann muss man weiter gucken. Genau. Ja. Alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. Hey Matthias. Matthias ist 11 Jahre und jetzt bei mir hier in der Sendung. Hallo Domian. Hallo Matthias. Mensch, du bist noch auf. Es ist so spät. Ja, am Wochenende. Bist du nicht müde schon? Ein bisschen. Ein bisschen schon, ne? Morgen hast du schulfrei. Ja. Ja. Wann gehst du sonst immer so ins Bett? Am Wochenende gehe ich immer spät so. Wochentags, da gehe ich so 8:30, 9. So früh schon? 8:30, 9. Ist das jetzt tiefste Nacht für dich schon? Ja. Wissen deine Eltern, dass du hier jetzt Fernsehen guckst? Ja. Wissen die? Wissen die auch, dass du dass du jetzt anrufst? Ja. Also alles abgeklärt mit den Eltern? Ja. Gucken die Sendung auch oder hören die Sendung? Die sind am Schlafen. Die sind am Schlafen. Hier, du hast heute Abend schon mit denen gesprochen, also ich bleibe heute mal lange auf und rufe bei dem Domian an. Mhm. Hat die Mama gesagt, okay, Matthias, kannst du machen. Das für einmal. Okay, na gut, wenn die Mutti das gesagt hat, dann ist ja alles in Ordnung, wir können jetzt reden. Ja. Matthias, um was geht's denn? Ich habe Probleme mit meiner Mathelehrerin. Mit der Mathelehrerin? Ja. Inwiefern? Ja, die erklärt kaum einem was. Aha. Man muss zuhören, sonst muss man das beim anderen machen. Mhm. Aber wenn der andere das nicht macht, auch wenn man zu der Lehrerin geht. Was, wenn man was? Zu der Lehrerin. Ja. Mhm. Ja, dann sagt sie, Ja. Also das Hauptproblem ist, dass sie nicht gut erklärt und du das nicht richtig kapierst, was ihr da im Moment macht. Ja. Was ist denn euer Stoff im Moment? Was nehmt ihr denn durch? Was ist das? Ich war erst heute in der Mathestunde. Ja. Am Mittwoch, da musste ich ins Lehrerzimmer. Ja. Ja, und da habe ich das nicht mitgekriegt, was wir machen sollten. Mhm. Ja. Ja, aber du warst ja heute da. Um was ging es denn heute, sofern du dich erinnern kannst daran? Ja, da um... Weiß ich gar nicht, weißt du gar wie er sich nennt. Er nennt sich ganz komisch, aber... Also ein Buch mit 7 Siegeln für dich. Ja, genau. Was hast du denn... Ist das denn eine neue Lehrerin, die du hast jetzt in Mathe? Nein. Die habe ich schon seit Anfang des Schuljahres. Seit Anfang des Schuljahres? Ja. Und das läuft seit Anfang des Schuljahres nicht gut? Nein, am Anfang des Schuljahres war sie noch okay. Ach so. Seit so, seit ein paar Wochen schon da sind, haben wir Probleme mit der gehabt. Hast denn nur du Probleme oder die anderen auch? Auch die anderen. Die meisten schwätzen und die schreiten nur so gesagt rum. Ja. Was hast du denn bisher, also im letzten Schuljahr, für eine Note in Mathematik gehabt? Oh, 5. Eine 5, auch eine 5. Also ist das da auch nicht so doll mit dem anderen Lehrer gelaufen? Nein, die war auch eine Schreckschraube. So. Vielleicht liegt es ja auch an euch, wenn ihr in Mathe nicht so mitkommt. Nicht nur an den Lehrer. Das war eine Schreckschraube, aber diese ist jetzt zumindest ein bisschen netter, oder? Einigermaßen. Hast du denn schon, oder habt ihr schon Arbeiten geschrieben? Ja, die letzte war Ausrutscher, eine 6. Eine 6, ein Ausrutscher. Ja. Wie viele Arbeiten habt ihr schon geschrieben? Das war jetzt die vierte. Die erste habe ich eine 2 plus geschrieben. Och, eine 2 plus. Mhm. Das war grandios. Ja. Eine 2, also es ging dann immer weiter bergab. Erst eine 2 plus und dann? Erzähl mal. Das nächste, glaube ich, eine 4. Ja, und dann? 5 minus oder so, und dann die 6. Jetzt die 6. Hast du auch keinen Spaß an Mathematik oder liegt es wirklich an der Lehrerin? Ich habe Spaß, ich kann rechnen, aber nicht an der Lehrerin. Das heißt, wenn da ein toller Lehrer wäre, wenn ich jetzt mal zu euch in den Matheunterricht käme und euch das mal ein bisschen beibringen würde, meinst du, das würde fluppen? Ach, naja, ich höre schon, das ist auch nicht das Kompliment gerade. Also es muss auf jeden Fall eine nette Mathematiklehrerin sein. Ne? Und die Deutschlehrerin ist eigentlich top. Die ist top? Ja. Was hast du in Deutsch für eine Note? In Deutsch? Da hatte ich eine 4. Eine 4. Naja, ja. Geht ja so. Was macht ihr denn, wenn ich das mal kurz auch fragen darf, in Deutsch gerade? Deutsch, ich nehme so Gegenteil und so. Wie zum Beispiel, das Lesen macht mir nicht Spaß. Macht dir nicht Spaß? Ja, nee. Und das Lesen macht mir gar keinen Spaß oder so ähnlich. Aha. Naja, wir ahnen jetzt vielleicht, was du machst. Wir wissen es nicht genau. Ist aber egal, das Thema Mathematik ist ja auch angesagt. Ja. So, du hast gesagt, die anderen haben auch Probleme. Du stehst ja nicht alleine. Nein. Kann man sagen, dass fast alle Schüler Probleme mit der Lehrerin haben? Ja. Ja? Ja, schon. Auch mit der Kunstlehrerin geht's auch. Ja, lass mal bei der Mathematiklehrerin bleiben. Habt ihr der Lehrerin das denn schon mal gesagt, dass ihr gar nicht so richtig mitkommt und... Haben wir schon oft gesagt, oft. Und wie reagiert sie dann darauf? Ich hab Pech gehabt. Sie sagt Pech gehabt? Ja. Also die nimmt euch gar nicht ernst, wenn ihr sie kritisiert und wenn ihr eure Sorgen ihr sagt. Ja, Pech gehabt. Aber dann wäre ich an deiner Stelle doch sauer, wenn ich so eine Antwort bekäme, oder? Ja. Eigentlich schon, ne? Also sie hoffen ja auch jeden Tag, dass sie nicht kommen, dass sie zu Hause irgendwie krank oder so. Ach, die wollen wir nicht hoffen, dass sie krank wird. Sie wird schon immer wieder kommen. Mhm. Was sagt denn deine Mutti dazu und dein Papa zu dem Problem? Auch nicht gerade so berauschend. Mhm. Geben die dir mehr die Schuld oder der Lehrerin? Mir geben sie eigentlich. Dir geben sie die Schuld? Ja, weil ich nicht aufpasse. Mhm. Ja, dann frage ich die nochmal. Pass auf, Matthias, also wenn du sagst, dass das nicht nur an dir liegt, sondern dass die anderen auch ihre Probleme haben mit der Lehrerin, habt ihr in eurer Schule sowas wie einen Vertrauenslehrer? Ja, haben wir. Habt ihr, magst du den? Ich kenne ihn nicht. Aber es gibt einen, ne? Ja, habe ich schon von gehört. Also so habe ich das früher in der Schule immer gemacht, wenn alle Stricke drohten zu reißen, wenn es irgendwie nicht mehr weiterging. Entweder wenn ich alleine nicht weiter wusste oder sogar wenn eine ganze Klasse nicht weiter wusste. und das direkte Gespräch mit der Lehrerin nichts gebracht hat, bringt bei euch ja nichts. Dann bin ich zum Vertrauenslehrer gegangen und habe dem einfach mal so die Situation geschildert und meistens hat sich das dann alles zum Guten entwickelt. Ja. Überleg doch mal, dass du vielleicht du und vielleicht zwei andere aus der Klasse mal zu dem Vertrauenslehrer geht und das mal so schildert. Ja. Dem das erzählt. Ja. Hm? Ja. Kann man ja mal machen. Versuch das mal und wenn das gut gelaufen ist, ne, dann rufst du mich nochmal an irgendeinem Freitag nachts an. Ja. Ja, 11 Jahre alt, Matthias, weiß ich Bescheid, da ging es um die Mathe-Geschichte. Ja. Ne? Mhm. Wie sieht's denn sonst so in der Schule aus, in den anderen Fächern? In Deutsch auch nicht so ganz, ganz, eine 4 sagst du in... Ja, Englisch mache ich auch manchmal mit. Ja, machst du manchmal mit? Ja, wenn ich so gesagt Lust und Laune habe. Wie Lust und Laune? Was ist denn mal dein, was willst du mal machen später? Dein Berufswunsch? Schauspieler. Schauspieler, da muss man nicht viel Mathematik können, hast du recht. Hast du denn da ein Idol im Moment? Hast du das? So möchte ich werden? Nee, weiß ich nicht. Wen guckst du denn gerne an im Fernsehen? Eigentlich alle. Eigentlich alle? Keinen so ein Star, wo du sagst, oh, ist der oder die toll? Nee. Nee? Nee. Guckst du denn viel Fernsehen? Ja. Und die Lieblingssendung? Meine Lieblingssendung sind Cartoons. Cartoons? Na, da sind ja noch keine Schauspieler bei. Nee. Ist der auch noch jung? Ja. Und hast dann noch Zeit, dir die Stars so auszusuchen, die Vorbilder? Mhm. Aber Schauspieler ist schon ein guter Beruf. Aber ein bisschen musst du jetzt auch sehen, dass du durch die Schule durchkommst, ne? Und einen Schulabschluss kriegst. Mhm. Also sprich mit dem Vertrauenslehrer und dann reden wir nochmal miteinander. Alles klar? Ja. Okay. Tschüss, Matthias. Mhm. Schlaf schön. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ursula, 48 Jahre alt. Hallo? Hallo, guten Abend. Hallo Ursula. Guten Abend, Domian. Ja. Ja, mein Problem. Und zwar, ich habe seit einem halben Jahr einen Freund, ja? Ja. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob das eigentlich normal ist. Mein Freund hat ohne Erektion einen Orgasmus. Also wir sind seit einem halben Jahr zusammen und es ist alles wunderbar. Wir haben uns, wir kuscheln uns, wir lieben uns und aber es ist eigentlich noch nie ein richtiger Geschlechtsverkehr. Mhm. Er hat immer einen Orgasmus, wenn ihr zusammen seid, ohne Erektion? Genau, genau. Und zwar durch Streicheln und so. Und ich habe immer gedacht, weil ich 80 Kilo so, um die 80 Kilo rum habe und dann, weil er früher immer nur schlanke Frauen hatten und da habe ich immer nur gedacht, naja, das liegt an mir. Und da sagte er, nee, ich habe dich doch so lieb und ich liebe dich und das weiß ich auch, dass das wahr ist, dass das nicht nur Gerede ist und es ist tatsächlich wahr, also er hat ohne Erektion, ein Orgasmus. Ja. Und das ist jedes Mal, ist das, wenn wir zusammen sind. Also wir hatten noch nie so einen richtigen Geschlechtsverkehr. Den klassischen Geschlechtsverkehr. Ja, genau, genau. Wie alt ist er? Er ist 54 und ich bin 48. Mhm. Redet ihr darüber offen? Ja, wir reden darüber, ja, und er nimmt es auch mehr, also eher lockerer. Mhm, und ich habe auch in seiner Reisetasche, habe ich mal, weil wir, er wohnt im Schwarzwald, ich wohne hier an der Bergstraße. Und ich habe mal in seiner Tasche, also so zufällig nach seinem Handy geschaut und da sah ich doch die Tabletten, wie heißt Viagra. Viagra. Ja, ich habe ihn aber nicht darauf angesprochen, weil ich das nicht wollte. Aber offensichtlich nimmt er sie nicht ein, ne? Ja, er hat sie, glaube ich, genommen, das haben 3 gefehlt. Es war nur noch eine drin, aber es hat offensichtlich nichts geholfen. Also, du hast ihn auf diese Erektionsprobleme noch nicht richtig angesprochen. Nein, ich habe nur gesagt, sag mal, war das früher schon so? Und dann sagte er, nein. Und dann habe ich immer wieder gefragt, ja, vielleicht hat es doch mit meinen Kilos zu tun. Und dann hat er das verneint. Na, ich hab dich doch so lieb und er streichelt mich auch und er ist unwahrscheinlich lieb ist und nett. Und ein halbes Jahr, sagst du, seid ihr zusammen. Wir Würdest du sagen, dass du oder dass ihr groß ineinander verliebt seid? Dass es schon eine große Vertrauensebene sich entwickelt hat. Wir haben uns auch eine gemeinsame Zukunft aufgebaut. Wir wollen also wirklich zusammenbleiben. So, Ursula, dann sage ich dir mal, wenn das emotional so stimmt zwischen euch beiden, ja. dann ist es auch nicht schlimm und dann darf man auch keine Scham haben, dass man darüber offen redet. Ja. Es kann ja sein, dass er wirklich entweder ein psychisches oder vielleicht ein organisches Problem hat. Ja. Vielleicht liegt da sogar etwas vor, was er schon weiß und aufgrund dessen hat der Arzt ihm Viagra verschrieben. Ja. Und das wäre auch ein Zeichen des Vertrauens, wenn er dir das dann erzählte. Ja. Und ich finde, du hast auch das Recht, das durchaus zu fragen. Ja. Und nehmen wir mal an, er hat wirklich auch organische Schwierigkeiten, kann ja sein. Das würde dir ja auch die Last nehmen, nämlich die Vorstellung, vielleicht liegt's an mir. Ja. Ne? Dann wäre das schon mal vom Tisch, wenn du wüsstest, er hat diese und diese Probleme und du könntest noch einfacher und offener und auch lockerer damit umgehen. Ja. Also ja. Frag ihn, sprich ihn doch direkt darauf an. Wenn er sagte, er hat es früher nicht gehabt, frag ihn, ob er beim Urologen schon mal war, ob er Potenzschwierigkeiten hat. Ja. Und du musst es auch ganz locker fragen, weil ich kann mir vorstellen, dass man, natürlich schämt man sich als Mann. Ja. Darüber zu reden. Du musst die Scham auch nehmen. Du musst da schon sehr liebevoll, aber da habe ich keine Sorge, wie du redest, sehr liebevoll rangehen und ihn befragen. Ja. Weil normal ist das nicht, was du erzählst. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe mich auch erkundigt. Ich bin bei einem Arzt in Behandlung und ich habe auch diesen gefragt und er sagt, das ist für mich total unwahrscheinlich, gell? Also er sagt, dass ich verstehe das nicht, er versteht das einfach nicht, gell, weil das normalerweise nicht üblich ist, gell. Und er kommt auch mit voller Liebe und wenn ich ihn abhole am Bahnhof und so, gell, also es ist wirklich Liebe da. Vielleicht fällt ihm auch ein Stein vom Herzen, wenn dieses Mal klar ausgesprochen ist, dieses Problem. Ja, ja. Und das schweißt euch vielleicht noch mehr zusammen. Und ihr könnt vielleicht auch gemeinsam irgendwie daran arbeiten, dass es wieder besser. Ja, ich habe ihm auch gesagt, das wäre für mich kein Problem, wenn das wirklich eine medizinische, wenn das einfach etwas Medizinisches wäre, was ihn da behindern würde, das wäre für mich kein Problem. Ich würde trotzdem bei ihm bleiben. Mhm. Also ich lege da nicht so großen Wert drauf, da ich eigentlich verwitwet bin und schon seit 3 Jahren alleine bin und so. Und im Prinzip kannst du es ihm genau so sagen. Ja, ich hätte da kein Problem mit, das habe ich ihm auch gesagt, gell. Aber er geht da nicht weiter drauf ein. Er sagt, ja, das gibt sich schon mit der Zeit. Ich brauche da immer eine gewisse Zeit. Ich kann da nicht gleich mit einer Frau ins Bett und das klappt dann, gell. Also versuch's ruhig nochmal. Ja, und sag ihm ruhig, dass du das gar nicht schlimm findest, wenn es da jetzt Probleme gibt. Okay. Und du ihm auch gerne helfen möchtest, wenn es irgendwie geht. Okay. Und du musst ihm ja vielleicht nicht sagen, dass du da in seiner Tasche rumgesucht hast. Nee, das vielleicht, darf ich auf keinen Fall weiß. Aber vielleicht kannst du, wenn ihr das Gespräch miteinander führt, kannst du das Thema ja mal auf Viagra bringen. Ja, Du kannst ja mal vorschlagen, vielleicht wir können es ja mal mit Viagra ausprobieren. Nee, ich habe schon mal zu ihm gesagt, du wirst doch nicht dieses Viagra nehmen mal. Und er sagt dann, nee, er ist ja auch so ein Naturbursche, gell, also nein, das würde ich nie nehmen. Na gut, aber es ist ja auch keine Schande, es zu nehmen. Nein, natürlich, aber es ist nicht in seiner Art, gell, ich weiß das, weil er ist sehr kritisch mit Medikamenten und so, gell, er nimmt nicht mal eine Kopfhätte-Schmerztablette Naja, aber irgendwas ist ja im Busche. Er hat sie ja zumindest in der Tasche und offensichtlich auch schon genommen. Ja, und er hat offensichtlich auch davon genommen, denn es hat ja 3 gefehlt. Ja, offenes Wort unter 2 Liebenden. Dann muss das möglich sein, dass man da das gemeinsam in den Griff bekommt. Ja, okay, Domian. Alles Gute, Ursula. Okay, danke schön, Domian. Tschüss. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Sendung. Vielen Dank. Ja? Wiederhören. Tschüss. Jetzt ist bei uns zu Gast akustisch Kai, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Wie geht das denn jetzt los? Ja, Telefonsex. Telefonsex an, genau. So machst du mich nicht heiß. Da musst du schon ein bisschen anders rangehen. Ja, gut. Habe ich dir deine geilen harten Nippel verwöhnen mit der Zeit. Moment. Jetzt erzähl du mir erstmal, was bist du, Telefonsexer? Ja, ich bin ein Telefonsexer. Wahrscheinlich auf Gay Lines, ne? Genau. Schulen, Telefonsex. Hast du da auch schon mal angerufen? Nee, aber deine Stimme könnte man fast so in diese Richtung interpretieren, dass es vielleicht doch daher kommt. Aha, siehst du genau richtig. Siehst du, ist doch wunderbar. Mhm. Wie lange machst du das schon? Seit Oktober letzten Jahres. Ja, wie bist du rangekommen? Ich mache schon eine ganze Zeit lang Telefonmarketing und da bin ich dann durch Zufälle an diesen Bereich rangekommen. Mhm. Mhm. Arbeitest du zu Hause oder in einer Agentur? Ich arbeite zu Hause. Mhm. Ist das jetzt dein Hauptjob? Nein, mein Hauptjob ist im ganz normalen Telefonmarketing. Mhm. Nach wie vor? Genau, mhm. Und nebenbei im Bereich Gayline, genau. Mhm. Ist dir das schwer gefallen am Anfang? Nein, eigentlich nicht. Weil es ist doch schon eine kuriose Situation, ne? Man telefoniert mit wildfremden Männern in deinem Fall. Ja, an und sich. Und muss die auf Hochtouren bringen. Das stimmt. An sich ist es ja am Anfang klar. Mhm. Am Anfang hat man sich erstmal ein bisschen zusammengerissen und versucht nicht zu lachen. Aber das ist dann nach einer Zeit ganz normal. Ach, das ist auch schon passiert, dass du das Lachen unterdrücken musstest? Die erste halbe Stunde habe ich auch gelacht. Ah, ja. Dann hast du die Aus-Taste wahrscheinlich gedrückt, mal genau, kurz gelacht und dann genau, die weiter. Die Stummtaste, genau. Richtig. Ich habe schon oft mit Telefonsexerinnen hier geredet, ja. Aber ich glaube noch keiner mit einem schwulen Mann der schwule Männer bedient. Genau, du hattest am Mittwoch ein Gespräch mit der Chantal. Genau, ja. Kennt ihr euch? Nein, kennen wir nicht, aber der hatte ja diesen Ehrenkodex unter die 090er-Nummern angesprochen. Ja. Und den vertrete ich nicht. Den vertrittst du nicht, das nein. Heißt, bei dir geht's knallhart zur Sache. Genau. Ja. Gab es am Anfang Situationen, in denen du vielleicht nicht so ganz klar gekommen bist, wo Leute doch etwas sehr Krasses von dir gefordert haben? Ja, also wenn es um Thema Kinder- oder Tiersex geht, klar, mhm. Gleich abblocken. Das wird also schon auch verlangt von den Kunden? Ja, das wird mhm. verlangt, aber da gibt es gleich die Nulltaste oder es wird aufgelegt. Wie verlangen die das denn? Also bei Kindersex kann ich mir vorstellen, dass, dann sollst du einen kleinen Jungen spielen vermutlich, ne? Ja, es gibt mehrere Methoden. Manche verlangen Schulgeschichten, wie man früher zum Beispiel bei Schulkameraden, wie man das zusammen erlebt hat. Oder es gibt eine andere Line, wo man dann nur solche Intros, kurze Intros hört, wo dann verlangt wird, hier ist der so und so, ich bin so und so alt, auch mit Tieren. Und ja, da wird dann gleich abgeblockt. Mhm. Wie sieht das denn mit den Tieren aus? Verlangen die von dir, dass du dich dann auch in irgendeine Tier-Porno-Geschichte hinein denkst und mitmachst? Nein, zu sowas kann man mich nicht. Nee, ist mir klar, aber das würden die verlangen. Die würden das verlangen, klar, dass ich verschiedene Geschlechtsverkehr mit Tieren mache oder solche Sachen. Ist das nur so eine kleine Abartigkeit, die ab und zu auftaucht? Oder es es ist eine kleine Abartigkeit. Also du wirst nicht regelmäßig damit konfrontiert? Nein, also man hört es immer wieder, aber es ist eigentlich eher selten. Was sind denn das bei dir für Männer, die anrufen? In welchem Alter beispielsweise? Ganz verschieden, zwischen 18 und 50, 60, 70 Jahre, das ist immer ganz verschieden. So. Merkst du da so einen Unterschied zwischen ganz jungen Männern und älteren Männern, was die so für Wünsche haben? Es wird immer schwieriger, da zu unterscheiden, weil es gibt auch viele jüngere Leute, die jetzt auch die extremeren Sachen mögen. Es gibt ja noch so braune Spielchen und gelbe Spielchen und auch härtere Sachen mit irgendwelchen, so Art Domina mit Leder, mit Peitsche. Das machst du, ne? Wie bitte? Das machst du, das bietest du an. Das biete ich mir an. Es kommt immer auf das Gespräch an, was ich führe und was derjenige möchte. Ich mache am liebsten sanfte Streiche, Küssen, solche Sachen. Also du kannst gar nicht sagen, also jetzt hier die Jüngeren stehen mehr auf die harte Nummer und die Alten mehr auf Streichen, kann man gar nicht sagen. Kann man nicht sagen. Das ist völlig vollkommen offen, das liegt immer an der Person selber. Reden die Männer mit dir auch, bevor es dann zur Sache geht, auch über irgendwelche privaten Dinge etwas? Ja. Ja, das schon. Sehr, sehr oft. Das ist auch ganz normal, weil gerade diese Lines, ist egal, ob das eine Hetero-Line ist oder eine Gay-Line, man möchte sich gerne mitteilen. Es ist immer irgendetwas im privaten Bereich nicht ganz in Ordnung. Ist oder man so? Hat zum Beispiel, dass man, wenn man schwul ist, nicht geoutet ist, man möchte mit irgendjemandem darüber sprechen. Also es kann durchaus passieren, dass der Familienvater mit drei Kindern bei dir anruft. Ja, ganz und klar. Dann auch mit dir Sex hat. Und es kann auch passieren, dass du so eine Art Kummerkasten bist oder in Telefonseelsorge ein bisschen. Ja, sehr auch. Sehr oft, ja. Genau. Also ich vertrete ein bisschen deinen Standpunkt. Ich würde gerade sagen, vielleicht ist es manchmal so ein bisschen ähnlich wie hier, nur dass es dann anders endet als bei mir. Ja, aber es rufen auch zwischendurch Leute an, die nur ganz normal mit einem sprechen möchten. Ja. Und mit dem man auch schon so eine Art Telefonbeziehung führt. Ach so, also wo es gar nicht um Sex geht, sondern genau. Die sich einfach nur gerne mit jemandem unterhalten. Hast du dich schon mal mit jemandem dann privat auch getroffen, weil du den so nett gefunden hast? Ja, natürlich. Natürlich? Ja, natürlich. Ich dachte, das wäre auch so ein Ehrenkodex, dass man das nicht macht. Ja, wenn man es macht oder nicht macht, das liegt an jedem selber. Du machst es. Hat sich da auch schon was, also ernst Privates was rausentwickelt? Nein, also ich hatte, wenn ich es jetzt näher erläutere, Ich habe das erste Mal Sex mit einem Mann am vergangenen Wochenende gehabt. Ach. Wie? Ja, jetzt bin ich ein bisschen baff. Jetzt bist du ein bisschen. Ja, baff. Also du bist gar nicht schwul. Ich bin jetzt schwul. Du hast mein Hetero-Leben abgeschlossen und bin jetzt schwul. Also ja. Du warst schon auf dieser Line tätig. Genau. Hast schwulen Sex praktiziert, verbal zumindest. Genau. Ohne dass du vorher schwul warst. Richtig. In der Theorie war ich schon lange keine Jungfrau mehr. Und in der Praxis muss ich dann das bloß umsetzen und habe sehr lange gebraucht, um den richtigen dafür zu finden. Und war das jetzt jemand von der Line? Nein. Nee, das nicht. Nein, aber den habe ich auch durch meine Stimme überzeugt. Den habe ich durch eine Kontaktanzeige kennengelernt und dem habe ich auf die Mailbox gesprochen. Ja. Konntest du denn dann überhaupt auf die doch vielleicht dann doch sehr abgefahrenen Wünsche, wie du das gerade erzählt, ja. Bereich SM und so, konntest du da richtig drauf eingehen, wenn du selbst noch gar keine Erfahrungen hattest? Das lernt man. Man kann ein Gespräch führen, das weißt du selber wahrscheinlich auch, wenn man den Leuten versucht was raus, also wie meinst du das oder wie stellst du das vor? Mhm. Man lernt das ganz schnell. Also du hast nie mehr reden lassen und du hast immer so mitgemacht. Genau, die ersten Gespräche lässt man dann mehr reden und dann kommt man da ganz von alleine drauf, was man zu tun hat. Noch so jungfräulich im schwulen Sinne warst, als du angefangen hast mit der Arbeit, hat dich das denn ab und an auch am Anfang sehr erregt, wenn du deinen Job gemacht hast? Ja, bei gewissen, ja klar. Mhm. Man konzentriert sich auf die Stimme und wenn da durch die Stimme ein Reiz entsteht, hat mich das angesprochen, klar. Also viele Frauen erzählen mir ja, dass sie eigentlich nicht erregt werden und das einfach nur so als Rolle, als Show quasi abziehen, professionell. Ja. Und das ist bei dir ein bisschen anders, das vermischt sich dann schon mit deinem Privatempfinden durchaus. Also ich kann es gut unterscheiden, bloß wenn ich sehr, sehr tolle Gespräche führe, dann kann ich gegen meine Gefühle nichts machen. Dann kann es also passieren, dass du auch während des Gesprächs dich selbst befriedigst. Genau, richtig. Und das ist ganz original dann und ganz authentisch. Genau. Sehr zum Wohlgefallen wahrscheinlich deines Partners am Telefon. Richtig. Ja. Dann lasse ich mich auch gehen. Wie ist das danach, wenn es dann passiert ist? Wenn, legen die dann gleich auf oder redet ihr noch manche, ein bisschen über? Ja, manche legen gleich auf. Und wenn ich schnell genug bin, dann geht es noch unter die Dusche. Dann wird man doch schön eingeseift. Ach so. Oder, ja, da gibt's also so in der Fiktion dann, ne? Genau, richtig. Ja. Du machst es gerne, ne? Höre ich so. Ja, auf jeden richtig Fall. Richtig Spaß. Wie lange dauert im Durchschnitt so ein Gespräch? Mit den Männern? Viertelstunde. Mhm. Ja, kommt drauf an. Wenn jemand schon geil ist, die meisten sind ja schon geil, wenn sie anrufen. Genau, das habe ich auch schon gehört. Die rufen an, wenn die schon richtig so kurz auf 80% hochgefahren dann sind. Dann liegt ne? das an der Kunst, dass, das Telefonisten sozusagen, den wieder runterzuziehen kurz. Klar, du willst ja Zeit schinden, ne? Richtig. Was verdienst du pro Minute? Ja, so wie der Kollege das gesagt hat, es liegt zwischen 90 Pfennig, also 50 Pfennig, 1,90 Mark in dem Dreh. Kannst du sagen, auf wie viel Zubrot du so pro Monat kommst durch diesen Job? Oh, das ist auch immer verschieden, je nachdem wie viel ich arbeite. Mhm. Das ist immer unterschiedlich. Ja. Also 2000 Mark, 3000 Mark. Genau. So in der Kante. Genau, es ist umso mehr man arbeitet, ganz klar. Mhm. Wie fängt denn das... Kannst du uns vielleicht zum Schluss jetzt noch erzählen, wie fängt denn in der Regel so ein Gespräch an? Es klingelt bei dir oder es blinkt bei dir? Ja. Was sagt so ein Kunde, so ein Freier oder wie immer man das nennen mag? Wie? Ja, er sagt, oh, ich habe meinen Piep in der Hand, also meinen Schwanz in der Hand. Die fangen sofort so an? Ja, klar. Also meistens, manche, ja. Ja. Mhm. Ich bin geil und besorgst mir, ich stelle mir jetzt vor, dass du bei mir bist und mich verwöhnst. Dass du ihn in den Mund nimmst oder... Und dann springst du direkt ein und sagst, ja, ich mach's. Oh, ich verwöhne ihn, genau. So wie du es gerne hast. Ja. Genau. Diese Stimme, die du gerade am Anfang so drauf hattest, ne, war das ein bisschen übertrieben oder bist du dann auch beim Gespräch so? Also so wie ich jetzt spreche, bin ich meistens auch im Gespräch. Ja, das ist ja okay. Aber wenn ich gerade als unser Gespräch angefangen hat, da warst du ja so ein bisschen im Fahrzeug. Ja, hallo Jürgen, das meinst du ja nicht? Ja, das ist... ganz normale Betonung. Das ist ein bisschen übertrieben. Wäre mir ein Tick zu viel, würde mich eher ein bisschen abtauen, muss ich sagen. Das hat wieder diese TV, diese Transvestitenart. Ja, es ist zu, es ist zu überhoben. Ja, es ist zu tuntig, klingt das. Richtig. So ist die Stimme gut. Wenn wir normal miteinander reden, ist es eine angenehme Stimme. Ja. Ich glaube, da bist du offensichtlich auch erfolgreich. Ja, danke schön. Ja, ja Kai, viel Spaß. Ja, danke. Du kannst mich auch ruhig später nochmal anrufen. Ich wollte gerade sagen, das sagt er jetzt wahrscheinlich. Du könntest mich später nochmal anrufen. Ja, genau. Ich glaube, heute mal nicht. Heute ausnahmsweise mal nicht. Ja, kein Problem. Mich an, wann du willst. Bis irgendwann, Kai. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr und 55 Sekunden und jetzt nochmal Pause. Uhr 37 auf die Sekunde genau ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema vorgeschlagen, sondern ihr könnt euch bei mir zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, hier jetzt live in der Sendung, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Wer ist jetzt dran? Günther. Günther, hallo. Hallo, guten Abend, Jürgen. Hallo, Günther. Wie alt bist du? Ich bin 56 Jahre, komme aus Mönchengladbach. Kannst du mich bitte verstehen? Ja, ich vermute, dass du eine... Du hast so ein Sprechapparat. Ja, richtig. Ich bin gekommen, operiert. Ich bin gekommen los. Du bist Kehl... Und ich sehe dich jetzt im Fernsehen live. Ja, du bist Kehlkopf operiert. Richtig. Mhm. Das ist richtig. Und ich habe ein ganz dickes Problem, Jürgen. Ja. Und zwar, ich werde hier von unseren Mitbürgern in Mönchengladbach unheimlich mietmäßig und privat gemobbt. Du wirst gemobbt? Warum? Gemobbt, ja. Das heißt mit anderen Worten, weil mit verschiedenen Leuten meinen, ich wäre ein kranker Mensch, nur weil ich gekommen operiert worden bin. Mhm. Bevor ich da jetzt drauf eingehe, möchte ich dich noch fragen, Günther, du hast jetzt ein Gerät im Hals, ne? Nein, nicht im Hals, Jürgen. Ich habe ein Gerät am Hals, eine Sprechhilfe von Köln, das ist Service Medizin Technik. Ja. Und zwar ist das so wie mit kehlkopflosen Menschen, die haben so eine Gesprächshilfe, die hält man dann am, in der Nähe, wo der Kehlkopf war, damit die nicht mehr vorhandenen Sprechhilfe. Also du hältst die jetzt an, du hältst die jetzt diese Sprechhilfe an den Hals. Richtig. Ja. Und wenn du sie weg, du hältst es quasi in der Hand. Richtig. Während ich mit dir, während ich dich im Fernsehen jetzt sehe und mit dir spreche, ja. Als ich mein Gerät weiß. Ja. Du, also ohne dieses Gerät könntest du dich überhaupt nicht äußern. Kann ich mich nicht mehr normal artikulieren. Mhm. Wer spricht da im Hintergrund immer? Das ist, ich hab jetzt noch Marion gesagt, du sollst ruhig sein. Das ja. Ist meine Verlobte, Ah ja, schön Gruß an Marion. Günther, war das eine Krebsoperation? Also, es war eine Kehlkopfoperation, ja, das war verdaut dem Bandkrebs. War Krebs, Und da musste man mir den Kehlkopf total entfernen, ja. Hier im Krankenhaus Mönchengladbach. Wie lange lebst du denn jetzt schon so, ohne Kehlkopf? Ohne Kehlkopf. Also ich möchte ganz ehrlich sagen, Jürgen, ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin sogar eine Bruderschaft und alles. Ich mache nebenbei noch einen kleinen schönen Job. Mhm. Ich verfolge meinen Radio-Hörer-Club. Mhm. Ich bin sehr aktiviert. Ja, meine Frage und, war ja... Ich sehr gut mit der Haus. Mhm. Meine Frage war ja, wann diese Operation war. 1993, also so lange lebst du schon mit diesem Sprechgerät auch. Jawohl. Jetzt lass uns mal über dieses Mobbing oder wie du es gerade genannt hast reden. Die Leute behandeln dich wie einen Aussätzigen, wie einen kranken Menschen. Ja, das heißt mit anderen Worten, also wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege und ich zum Beispiel jetzt meine Verlobte guckt mich über mein Handy an, dann werde ich, und dann muss ich mein Gesang treffen, mein Sprechgerät rausholen. Und dann habe ich links in der linken Hand habe ich mein Handy und hol mein Sprechgerät raus. Ja. Und dann kann ich mich wohl gut verständigen. Mhm. Und dann gucken die Leute mich dann immer an, sondern von welchem Planet kommt der dann her? Von welchem Planet der herkommt? Ja, ja. Also sie machen sich wirklich regelrecht über dich lustig. Ja, richtig. Und behandeln dich als Außerirdischen, weil du so, weil das so mechanisch... Jawohl, Jürgen, jawohl. Mhm. Und das ist sehr traurig. Ich meine, ich bin da, ich komme dann mit drüber weg. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das du hast das jetzt schon 7 Jahre und du wohnst in einer nicht so ganz großen Stadt, dann muss man dich doch zumindest in deinem Viertel schon kennen und auch so akzeptieren. Also Bruderschaft hat dich akzeptiert, aber es geht nicht jetzt hier. Ich werde hier gezielt, jetzt im Mundlauf gemobbt. Mhm. Und meine Bekannte, also meine Verlobte wird mitgemobbt, weil wir hier in einer Block wohnen und hier sind Leute, die gesund sind. Und die mich nicht leiden können. Mhm. Und das ist halt die Haupt. Du sagst, also, wo ich ansprechen möchte. Du ist gemobbt natürlich auch ein harter. Mhm. Sag doch noch ein Beispiel, wie man euch das Leben schwer macht. Ja, das heißt zum Beispiel, hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Und dann heißt es, komm rauf, du drei Jahre mal lang. So wollte ich das schimpfen hier. Und das du? Waren Menschen, also die sind wirklich von der untersten Schublade. Hat das denn aber angefangen? Ich mit denen zusammenleben in einem Wohnblock. Ja. Hat das denn angefangen erst nach deiner Operation? Oder war das vorher auch schon gespannt, das Verhältnis? Nein, das war jetzt nachher. Ich lebe ja schon 5 Jahre in diesem Block. Aber dann kommt die Mobbing jetzt von gewissen Nachbarn und das finde ich nicht sehr gut. Und du bist sicher oder du gehst davon aus, es liegt hauptsächlich daran, dass du eben diese Behinderung hast? Richtig, jawohl. Gibt es... Also das Hauptproblem hast du... Das ist, ich muss mich konzentrieren, um dich zu verstehen. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt verstanden. Die größten Probleme hast du in eurem Wohnblock. Nicht nur, das ist richtig, nicht nur allgemein, auch in der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt... Ich hoffe, du kannst mich sehr gut verstehen. Ja, ich etwas langsamer. Das wäre nett. Lass mich zum Stichwort Öffentlichkeit noch was fragen. Wenn du dieses Gerät nicht an deinen Hals hältst, sieht man es dir ja so gar nicht an auf der Stelle. Könntest du mich nicht verstehen? Ich könnte mich nicht artikulieren, weil ich keine Stimmbänder mehr habe. Aber so, wenn du auf der Straße gehst, sieht man es dir ja nicht an. Ich habe gesagt, so auf der Straße, wenn du gehst, sieht man dir das ja gar nicht an. Da kann Nein, dann überhaupt nicht. Aber nur wenn ich im Bus sitze. Oder zum Beispiel, wenn ich, so wie heute Abend, ich war mit meiner Verlobten ein Gläschen Bier trinken. Da sagte ein Mensch, verlang weg, ein Mann zu meiner Verlobten, Behinderte und Rentner haben ja nichts zu suchen. Diese nehmen uns alles weg. Das sind sehr schlimme Sachen und das ist sehr traurig, dass das immer noch vorkommt. Wie reagierst du oder wie reagiert deine Verlobte, deine Freundin denn darauf? Nun kann man ja draußen, bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als einfach nur vielleicht sauer zurückzureagieren oder vielleicht einen bösen Spruch auch zurückzuschicken. Und mehr kann man nicht machen. Aber in eurem Wohnblock könnt ihr ja doch einiges unternehmen. Ihr könnt euch ja mit der Hausverwaltung in Verbindung setzen. Auch Jürgen, darf ich dir bitte mal was ganz Liebes sagen? Ich bin so vernünftig, ich gehe da drüber weg, weil ich ein bisschen schwer bin, weil ich ein internationaler Rundfunkhörer bin. Ich habe ja viel mit internationalen Rundfunkstationen zu tun. Und Hausverwaltung, die kann man total vergessen. Günther. Ich mache mal einen Vorschlag. Es ist, glaube ich, sehr schwierig schon zu verstehen. Ich möchte aber gerne, dass du von uns zumindest das, was in unserem Rahmen möglich ist, vielleicht doch noch ein paar gute Ratschläge bekommst. Wir rufen dich gleich nochmal zurück und dann kannst du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch ein paar Worte reden. Ja, das machen wir sehr gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das machen wir. Ich wünsche dir und deiner Freundin von Herzen alles Gute. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, was deine Krankheit betrifft. Ja. Ist denn die Krankheit, der Krebs, der damals im Kehlkopf war, ist der besiegt und hast du eine gute Lebenschance wie ganz normale, gesunde Menschen jetzt auch? Danke, ich habe ihn besiegt. Ich habe nicht auf die Strahlung bekommen, sondern er wurde rechtzeitig, Gott sei Dank, damals rechtzeitig erkannt. Und ich wollte keine Strahlungen und gar keine Chemotherapie, gar nichts. Also du kannst jetzt... Ich kann normal leben. Du kannst damit jetzt 100 Jahre alt werden. Danke, Jürgen. Aber ich habe trotzdem eine Bitte, eine ganz liebe Bitte. Ja. Ich möchte eine Autogrammkarte von euch. Wir schreiben gleich deine Adresse auf, wenn die Elke dich anruft. Das wäre sehr nett. Du legst bitte jetzt auf. Ich wünsche von Herzen alles Gute und sage auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich sehe das heute Morgen. Danke. Auf Wiederhören. Ich sage ganz einfach Danke. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, Jürgen. Jetzt geht's weiter mit Petra. Und Petra ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Ist Wahnsinn, ne? Wie sich das anhört. Du hast es mitgehört, ne? Mhm, ja. Hast du es richtig verstehen können, auch was er gesagt hat? Ja, doch. Mhm. Aber manchmal war es schon ein wenig schwierig. Man musste sich sehr konzentrieren. Aber es ist Wahnsinn, dass so ein Apparat, den man nur hier ranhält, dann so etwas bewirken kann. Das ist eine richtige Sprechmaschine, ne? Ja. Und wie schlimm, dass die Leute auf diesen Mann so schlecht reagieren, so negativ reagieren. Ja. Und man kann es gar nicht gleich. Ich bin immer ganz fassungslos, wenn ich sowas höre und denke, das darf doch nicht wahr sein, dass es das immer noch gibt. Jeden von uns kann so etwas treffen, heute und morgen. Und jeder von uns kann im Rollstuhl sitzen oder irgendetwas anderes haben. Das stimmt, ja. Petra, du bist 31 Jahre alt. Ja. Und hast mich angerufen. Mhm, genau. Was ist denn dein Thema? Also, ich bin blind. Mhm. Und ja, ich würde gerne als... Also, du hast auch eine Behinderung und hast wahrscheinlich auch schlechte Erfahrungen schon gemacht, oder? Ja, das schon. Mhm. Aber das stört mich so gar nicht. Da stehe ich eigentlich drüber. Ja, ich habe 2 Kinder und ich würde gern Telefonsex machen. Ach, da haben wir beim Thema losgetreten mal wieder. Ja. Du hast 2 Kinder, die Petra. Jetzt halt, ich muss was zu deiner, ich habe immer so ein leichtes inneres Unwohlsein, wenn ich so von Behinderung rede. Fühlst du dich selbst behindert? Nee, eigentlich nicht. Nee, ist ein blödes Wort. Na, wie soll man sagen, wenn jemand blind ist? Wie nennt man das? Wie sagt man? Na, ist schon eine Behinderung, weil eine Krankheit ist es nicht. Nee, es ist keine Krankheit, aber es ist irgendeine Behinderung. Ja, genau. Egal wie man es nennt, ich meine es nicht böse, ich sag's einfach so. Nee, das ist so. Schon klar. Hast du die Blindheit, die Behinderung von Geburt an? Nee, mit 5 Jahren. Mit 5 Jahren? Also im Kindergarten haben sie immer aus Äpfeln so Sterne und Pilze geschnitten. Mhm. Das wollte ich nachmachen. Mhm. Dann bin ich mit dem Messer abgerutscht und ins Auge gekommen. Mhm. Aber nicht in beide Augen? Nein, ins rechte. Und bei Kindern kommt es manchmal vor, dass sich das andere aus Sympathie mit entzündet. Ach. Und dann bist du vollständig erblindet? Mhm, ja. Du kannst gar nichts mehr sehen? Na, ich sehe jetzt noch hell und dunkel, also wenn das Licht an ist oder aus. Mhm. Und du siehst aber auch keine Schemen mehr? Nein, das nicht. Keine Schemen. Mhm. Da warst du erst 5 Jahre alt. Ja. Das heißt, du kannst dich an die Welt noch erinnern? Ja, doch, das kann ich schon. Du weißt, was Farben sind? Ja. Ne, was Menschen, die blind geboren sind, ist das ja sehr schwer zu erklären. Was ist eine Farbe? Das stimmt, kann man gar nicht so erklären. Mhm. Du weißt, was ein Berg ist, ein Baum? Mhm. Also auch die großen Dinge, die man so nicht anfassen kann. Ja, das stimmt, ja. Aber wiederum bist du dann auch so aufgewachsen und bist da auch da so reingewachsen. Ne? Das war für dich dann vermutlich irgendwann auch normal, oder? Ja, das ist ganz normal eigentlich. Aber die erste Zeit stelle ich mir auch sehr dramatisch vor damals, oder? Nö, nee, war für mich, also es ging so nach und nach, wurde es immer schlechter. Ach so, und ach so. In die Blindenschule gekommen, da waren ja alle blind und da war es eigentlich dann kein Problem. Mhm. So, jetzt nochmal zu deinem Hauptthema. Ja. Mutter von 2 Kindern. Mhm. Bist du verheiratet auch? Na, geschieden. Geschieden. Also du lebst mit den beiden Kindern, bist du alleinerziehende Mutter? Ja, ich habe jetzt einen Freund, den habe ich von einer Flirtline kennengelernt. Mhm. Und wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 3 und der Große ist 7. 3 und 7, also noch relativ klein. Ja. Und mit dem Freund lebst du aber nicht zusammen? Nein. Nein, das ist einfach eine Freundschaft und eine Beziehung. Ja, genau. Von was lebt ihr oder ihr lebt ihr? Also ich krieg Blindengeld und dann halt Kindergeld und Unterhaltsgeld. Mhm. Arbeitslosengeld im Moment noch. Ja, du hast einen Job, du hast früher mal was gelernt? Ja, also, Telefonistin. Telefonistin, ja. Und durch die Kinder ist es natürlich unmöglich, dann zu arbeiten. Genau. Das geht nicht. Und hast du gedacht, Telefonistin, das ist so mein Metier, das kann ich? Ja, genau. In der Richtung möchte ich mich jetzt weiterentwickeln. Ja, genau. Und das wäre halt auch wirklich was, wo ich von daheim aus machen könnte. Ja. Wie kam denn jetzt die Idee dazu? Ja, ich bin schon auf einer Flirtline seit einem Jahr und ja, ich mache da schon Telefonsex und dann könnte ich das auch. Ach, du machst auf der Flirtline? Ich kenne mich da überhaupt nicht so aus. Darf man denn auf einer Flirtline Telefonsex machen? Ja, wenn man es nicht gleich im Intro sagt, dann wird es toleriert. Ach so. Das heißt, du bist in gewisser Weise schon erfahren. Ja. Ich hatte ja vor ein paar Tagen eine Dame am Telefon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die war, ich weiß nicht, 50, 52 und die wollte damit anfangen. Die war aber ganz unsicher, hatte ich den Eindruck. Mhm, genau, ja. Aber bei dir ist das ein bisschen anders. Ja. Gibt es jetzt noch irgendwelche Bedenklichkeiten? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt... Du wolltest mir nur mal erzählen, dass du jetzt damit anfängst demnächst. Genau, ich habe eigentlich heute bloß angerufen, weil ich zu der Chantal oder Marco Kontakt wollte, weil ich halt noch keine Flirtline, weiß jetzt, wo ich arbeiten könnte oder so. Der oder die hat ja auch an dem Tag angerufen und da können wir dich nachher vielleicht auch nochmal, dass ihr einen Erfahrungsaustausch einfach macht, wie man. Genau, und deshalb hatte ich eigentlich heute auch angerufen. Wir können ja auf, das weißt du, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung oder auch durch Erzählungen oder hier, ich habe in meiner Sendung ja auch schon oft mit Leuten gesprochen, die das professionell machen, auch üble Dinge auf dich zukommen. Hast du da nicht Angst vor? Nee, eigentlich nicht. Du bist selbstbewusst und denkst, ich krieg das schon hin. Genau, ich kann ja auch die Null drücken und ist ja fort. Mhm. Also gerade Stichwort, der Kai hat das ja erzählt, auch auf der Schwulenlein, wenn jemand Kindersex mit dir machen will. Ja, das lehne ich absolut ab. Da ist Schluss dann. Ne? Ja. Mhm. Und es gelingt dir auch, Männer so richtig gut in Fahrt zu bekommen. Ja, das schon, ja. Das schon. jetzt ist ja interessant. Jetzt hatte ich gerade einen Mann, der Männer bedient. Jetzt habe ich eine Frau, die bald heterosexuell auch Männer bedient. Mhm. Ist es denn bei dir bisher auch so gewesen, dass du auch sexuell erregt bist dabei? Ja, das schon. Das auch schon. Mhm. Also ich mache eigentlich nur Telefonsex jetzt auf der Line, wenn ich wirklich erregt bin. Mhm. Das geht jetzt noch. Das wäre dann natürlich noch wieder eine andere Geschichte, wenn du das ganz professionell machst. Ne? Ja, das ist klar. Mhm. Wie viele Stunden stellst du dir so vor? Würdest du das ganz gerne machen? Ich weiß es jetzt nicht. Also ich könnte halt tagsüber, sind ja die Kinder nicht da. Ich könnte mir halt einteilen tagsüber oder auch abends, wenn die Kinder schlafen. Also. Du hast ja gerade erzählt, dass du, dass sich da was anbahnt und eine neue Beziehung hast. Ne? Ja. Weiß der Mann davon schon, was du... Ja, der würde auch kein Telefonsex machen. Ach, ja. Wie, und wie, bei wem würde der? Für Frauen oder auch für Männer oder wie? Ist eigentlich egal. Das ist egal. Also ihr könnt ja eine Mini-Agentur bei euch zu Hause machen. Genau, ja. Wann geht's los? Das weißt du noch nicht genau. Nee, ich wollte jetzt erst die Einzelheiten. Genau. Wie man das dann am besten anfängt. Also du hast es für dich abgeklärt, es macht dir keine Probleme. Nee. Das ist für dich ein Job. Ja. Der auch Spaß machen kann, ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Und es ist für dich ein Nebenverdienst. Genau. Du kannst es gut zu Hause machen und durch deine Behinderung ist es noch einfach. Würdest du das übrigens den Leuten dann erzählen, dass du blind bist, den Männern? Also im Moment, manchmal sage ich so, manchmal nicht. Es kommt immer drauf an. Und wie? Am Anfang habe ich es immer gesagt. Aha. Und dann kam aber Reaktion, ob ich Mitleid will, warum ich das überhaupt sage. Und am Telefon ist das überhaupt nicht wichtig. Mhm. Du musst das eigentlich auch nicht sagen. Nee, eigentlich nicht. Das würde niemand merken. Nö, man merkt es natürlich nicht. Ja. So, dann werden wir nachher noch die Verbindungen herstellen und dich ausrüsten mit den Informationen. Also wir nicht, sondern dir die Telefonnummer geben. Genau. Und das heißt, wir reichen deine Telefonnummer weiter und ja. Werden wir das schon hinkriegen. Alles Gute. Gut, danke. Petra, tschüss. Tschüss. Maria, 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Herr Maria. Hallo Maria. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe ein Problem. Ich bin süchtig nach Tarotkarten und also Kartenlegen allgemein und ich habe mich also dadurch wahnsinnig verschuldet. Ich habe also bis zu fast 40.000 Mark Schulden. Wie kann das sein? Du legst sie dir also nicht selbst, sondern du gehst zu jemandem, nee, der also dich... ich habe bei so 0190er Nummern angerufen und dann halt ja auch selber zum Kartenlesen gegangen, das ist ja sehr teuer. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, 0190er Nummern sind doch in der Regel Sexnummern, ne? Ja, aber die gibt es auch für Tarotkartenlesen. Die gibt es für Tarotkartenlesen auch? Ja, und für ja, Wahrsager. Das ich wieder als für Hellseher und Wahrsager auch. Mhm. Und du bist dann auch zu Kartenleger oder Legerinnen gegangen? Ja, schon oft. Also ich kann sagen, eigentlich einmal in der Woche mindestens. Kann man sagen, dass das fast so eine Sucht ist, dass du keine Lebensentscheidung mehr alleine triffst, sondern immer die Karten? Also, es ist eigentlich schon so schlimm, dass bevor ich also rausgehe aus der Wohnung, dass ich mir also die Karten lege zum Gucken, was passiert. Und wenn das irgendwie schlecht liegt oder so, dann gehe ich nicht raus. Also du legst dir die Karten selbst auch? Ja. Warum musst du dann auch noch zu anderen gehen? Du könntest dir doch immer selbst nehmen. Aber weil ich einfach denke, dass ich selber also irgendwie da beeinflusst bin in dem, was ich sehen will vielleicht, oder? Und deswegen suche ich mir eigentlich Rat von außerhalb. Also. Wie viel Geld hast du da schon ausgegeben? Also ich denke, wie gesagt, also 40.000 Mark Schulden habe ich nicht. Ich denke, 30.000 werden bestimmt schon daherkommen. Also wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Schon 3 Jahre. Drei Jahre. Hast du eine feste Kartenlegerin? Ja, habe ich auch, aber ich habe schon gewechselt. Also dass wenn mir irgendjemand was gesagt hat, mir hat das irgendwie für mehr oder weniger nicht gepasst, dann habe ich gedacht, ich frage lieber mal jemand anders und gucke, was die sagt. Mhm. Und das Verblüffende war dann halt oft, dass die also wirklich alle das Gleiche gesagt haben. Mhm. Wie hat das damals angefangen? Wie bist du darauf gekommen? Ja, durch eine Freundin eigentlich, die hat das gemacht. Warst du denn früher auch schon so empfänglich für eher solche, für so esoterische Dinge? Nee, eigentlich nicht mehr. Mhm. Bist du berufstätig? Wie bitte? Bist du berufstätig? Ja, ich bin berufstätig. Was machst du? Ja, ich arbeite in einer Firma, also als Hilfsarbeiterin, ja. Das heißt, dass du wirst nicht so sehr viel Geld da verdienen? Das alles? Ja, es geht, also ich sag mal, die Fixkosten deckt es eigentlich schon, aber... Aber der Rest wird alles verbraten dafür? Ja. Mhm. Beschreib mir mal deinen Gefühlszustand. Bei der Vorstellung, ich würde jetzt zu dir sagen, Maria, du wirst jetzt, nehmen wir mal an, nur als Gedankenspiel, du wirst irgendwo eingesperrt, du darfst keine Karten mitnehmen und du darfst nicht telefonieren mit niemandem, der mit Karten irgendwas zu tun hat. Wie würdest du dich dann fühlen? Ich weiß, es wäre furchtbar. Das wäre Katastrophe, das würde ich nicht aushalten. Also es ist kalter Entzug. Ja. Das klingt wirklich wie eine Sucht, was du da beschreibst. Ja, ich soll. Eine vollkommene Abhängigkeit davon. Mhm. Ja. Hast du einen Partner? Nee, nicht. Alleine? Also nicht mehr, sag ich mal. Hat das damit zu tun? Auch, ja. Mhm. Weil mir also eine Krankenlegerin gesagt hat, dass er nicht der Richtige für mich wäre und dass meine große Liebe noch kommt. Mhm. Die Kartenlegerin hat dir gesagt, das ist nicht der richtige Mann und dann hast du den Mann und dann bist du auf Distanz zu dem Mann gegangen. Ja, irgendwo schon. Ich meine, er hat es halt auch gemerkt, hat gemerkt, dass es nicht mal stimmt und ich meine, er ist dann eher auf Distanz gegangen, weil er gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht mal in der Beziehung und also er hatte mich dann auch verlassen. Also. Maria, finde ich wahnsinnig und ich finde, dass du ganz, ganz unbedingt und dringend etwas tun musst, um davon wegzukommen. Jetzt hört meine Sendung gerade auf, du hörst den Hintergrund die Musik, aber du wirst auf jeden Fall, das biete ich dir sehr gerne an, mit meiner Psychologin noch reden können gleich. Mhm. Und auch ausführlich und ihr habt genügend Zeit dann zu beraten, was zu tun ist. Ja. Ich sage nur jetzt so ganz spontan noch zu dir, da musst du raus, du musst dich letztendlich vollkommen von dieser Szenerie trennen. Mhm. Das ist jetzt leicht gesagt, weiß ich. Ja, aber ich meine, das stimmt aber viele Sachen, sind mir auch eingetroffen. Das ist doch völlig egal. Es ist völlig egal, ob die eintreffen oder nicht eintreffen. Das hat überhaupt keine Relevanz. Rede mit der Elke gleich, wir rufen dich gleich zurück. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja, okay, dann. Tschüss. Gut, tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Hans-Jürgen Wilde, Nikolas Schelzig, Marion Fongern, Jürgen Clemens und Petra Grützmann. Unsere Themen nächste Woche. Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema, diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen, nachdem wir ja jetzt geredet haben darüber, über die Menschen, die wir nicht gerne wiedersehen wollen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, das habe ich aus Eifersucht getan. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut, bis dahin, bye bye und ciao.